Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Die rituelle Gebetswaschung Wudu. Zu den Voraussetzungen des Gebets gehört die rituelle Gebetswaschung Wudu. Neben der Reinigung des Körpers dient diese Waschung insbesondere auch zur Vorbereitung des Herzens auf das bevorstehende Gebet. Um dies besser zu verstehen, schauen wir uns den Wudu etwas näher an. Allah erwähnt im Koran die Körperteile, die beim Wudu gewaschen werden müssen. So sagt er: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Aus dieser Ayah geht hervor, dass bei der Gebetswaschung vier Körperteile gereinigt werden müssen, nämlich das Gesicht, die Arme, der Kopf und die Füße. Nur wenn der Mensch diese Gebetswaschung aufmerksam durchführt, wird sein Herz einen Nutzen daraus ziehen. Wer sich hingegen nur aus Routine wäscht, der wird nach dem Wudu nichts Besonderes spüren. Denn nicht umsonst wurden gerade diese Körperteile für die Reinigung ausgewählt. Es sind diejenigen Teile des Körpers, mit denen der Mensch Tag für Tag Gutes oder auch Schlechtes tut. Aus dieser Ayah im Koran Karim entnehmen wir die Gesetzlichkeit, den Wudu vor jedem Salah durchzuführen. Egal, ob man im Zustand des Mutawadda ist oder nicht. Das heißt, im Zustand einer Person ist, die Wudu hat oder nicht. Und insofern ist es eine Sunna, auch wenn man Wudu hat, den Wudu trotzdem durchzuführen. Und den Nutzen daran erkennen wir in dieser Aufwärmungsphase, da man sich mit dem Wudu auf das Salah vorbereitet. Und dieser Sinn ist gegeben. Und auch der Nutzen aus dem Wudu, das heißt die Früchte, die man bekommt, die Belohnung, die man bekommt, die ergeben sich aus einem Wudu, egal ob man Wudu hat oder eben kein Wudu hat. Nur wenn, so wäscht man sich im Gesicht die Augen, mit welchen man sündigt, wenn man Dinge anschaut, deren Anblick Allah verboten hat. Auch der Mund wird bei der rituellen Gebetswaschung gereinigt, denn dieser ist zu großen Sünden fähig, wie zum Beispiel zur Lüge, zum Lästern und so weiter. So warnte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor der Zunge, als er sagte: وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. So manch ein Diener spricht ein Wort aus, das den Zorn Allahs erregt, ohne darauf zu achten, und fällt dadurch in die Hölle hinab. Bei den Händen und Armen handelt es sich um Werkzeuge, die man zur Ausführung zahlreicher Sünden benutzt. Beim Waschen des Kopfes werden auch die Ohren gereinigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die beiden Ohren gehören zum Kopf. Auch mit den Ohren begehen wir viele Sünden, wie das Zuhören, wenn gelästert wird, oder das Hören von Musik. Und schließlich werden auch die Füße gewaschen, die einen Menschen an Orte tragen können, wo sich der Muslim nicht aufhalten darf. Damit ist deutlich geworden, dass wir während der rituellen Gebetswaschung genau die Körperteile waschen, die wir zum Begehen der verschiedensten Sünden einsetzen. Und der Wudu ist eine wunderbare Gelegenheit, sich von den Sünden zu reinigen. So erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Nutzen des Wudu, als er sagte: Wenn der muslimische Diener den Wudu vollzieht und sein Gesicht wäscht, verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinem Gesicht jede Sünde, die er durch Anschauen begangen hat. Wenn er seine Arme wäscht, verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinen Händen jede Sünde, die er durch Anfassen begangen hat. Wenn er seine Füße wäscht, dann verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinen Füßen jede Sünde, die er durch Gehen begangen hat, bis er von allen Sünden gereinigt ist. Die Gebetswaschung ist somit nicht nur eine äußerliche Reinigung des Körpers, vielmehr geht es bei der Gebetswaschung ganz besonders um die Reinigung von Sünden. Denn nur wenn diese Körperteile rein sind, können sie zur Reise zu Allah und zu seiner Zufriedenheit genutzt werden. Allah erwähnt sogar, dass er seinen Dienern in Benutzung dieser Teile des Körpers Recht leitet. In einem heiligen Hadith sagt Allah: Heiliger Hadith, wie gesagt haben, ist ein Hadith Qudsi, und diese heiligen Hadithe beinhalten Worte Allahs subhanahu wa ta'ala, die eben nicht im edlen Koran Karim aufgenommen worden sind. Denn die Worte Allahs azza wa jall sind verschiedener Art, also es gibt unterschiedliche Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Es gibt einmal, wenn wir die Worte einteilen wollen, wir haben den Muhkam-Teil des Quran al-Karim. Damit meine ich den Teil, der vorhanden ist im Mushaf, denjenigen, den wir lesen im Salah, denjenigen, den, also Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas, dann gibt es den Mansuch-Teil des edlen Koran al-Karim, das sind diejenigen Ayat und Suren und Verse, die Allah Azza wa Jalla auf seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt hat, allerdings auch wieder zu sich genommen hat und insofern nicht mehr vorhanden sind in unserem Mushaf. Und drittens, irgendein anderes Buch Allahs subhanahu wa ta'ala, das gehört auch zu den Worten Allahs, Al-Tawrah und Al-Injil und Al-Zabur und Suhuf Ibrahim und Suhuf Musa. Und als viertes haben wir den, die heiligen Hadith, Hadith Qudsi, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über Allah azza wa jall berichtet, dass er bestimmte Sachen gesagt hat, die allerdings nicht den Status des edlen Koran Al-Karim haben. Und diese Hadithe unterscheiden sich, diese heiligen Hadith unterscheiden sich vom Koran Al-Karim in mehrerlei Hinsichten. Unter anderem, oder die entscheidende Hinsicht ist natürlich, dass sie nicht im edlen Koran aufgenommen worden sind. Und dazu gehört auch, dass diese Hadithe authentisch sein können, aber auch nicht authentisch, aber nicht authentisch sein müssen. Und dass auch diese Worte Allahs subhanahu wa ta'ala gelesen werden dürfen, auch wenn man nicht im Zustand der rituellen Reinheit ist, im Gegensatz zu jedem Koran al-Karim. Und auch man sagt nicht vor dem Lesen, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, wie beim edlen Koran al-Karim und so weiter und so fort. Na'am, der Hadith lautet. Mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem als dem, was ich ihm auferlegt habe, also mit den Pflichten. Und ernährt sich mir weiter durch die freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Also, man kann seine Pflichten erfüllen, aber die Stufe der Liebe, die ein Mensch Allah gegenüber bringt, als auch die Liebe Allahs für seinen Diener, die befindet sich dann in den freiwilligen Taten. Wenn ich ihn nun liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Das bedeutet, er hört nur noch diejenigen Dinge, die halal sind. Und Sachen, die haram sind, von denen wendet er sich ab, weil sein Gehör wird geleitet von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann bin ich auch sein Blick, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er greift und sein Fuß, mit dem er geht. Er greift nichts, er geht zu keinem Ort, ohne vorher zu wissen, dass diese Sache für ihn halal ist. Das bedeutet, dass Allah azza wa jall seine Hand ist, mit der er greift und sein Fuß ist, mit dem er geht. Und wenn er mich bittet, werde ich ihm geben. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihn beschützen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die freiwilligen Ibadat bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur Grund für die Liebe sind, sondern auch Grund dafür sind, dass Allah die Taten annimmt und das Dua erhört. Um diesen Hadith zu verstehen, ziehen wir noch eine weitere Überlieferung dieses Hadiths hinzu, wo Allah sagt, dann hört er durch mich, er sieht durch mich, er greift durch mich und er geht durch mich. Der Hadith zeigt also, dass Liebe Allahs zu seinen Dienern dazu führt, dass der Mensch seinen Körper mit der Leitung Allahs benutzt. Zweifellos wird sich ein solcher Mensch, der die Rechtleitung Allahs genießt, von Sünden fernhalten. Es ist nun klar geworden, dass die rituelle Gebetswaschung ein erster Schritt ist bei der Vorbereitung zur Gegenwart des Herzens im Gebet. Während des Wudu muss sich der Mensch an die Sünden erinnern, die er unter Einsatz der verschiedenen Körperteile begangen hat. Und er sollte die Erleichterung spüren, wenn er sich Schritt für Schritt von den Sünden reinigt. Der Wudu wird somit zum Genuss, vergleichbar mit dem Genuss, wenn man sich vom Schmutz wäscht. Nach dem Wudu ist es wünschenswert, einige Dhikr auszusprechen. Zum Beispiel die folgenden. Der Prophet sagte, wer den Wudu vollständig vollzieht, und danach sagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Dem werden die Tore des Paradieses geöffnet, sodass er eintreten darf, durch welches er möchte. In den folgenden Überlieferungen werden weitere Dhikr erwähnt. Allahumma ja'alni min al-tawwabin, wa ja'alni min al-mutatahirin. O Allah, lass mich zu den Reumütigen gehören, und lass mich zu jenen gehören, die sich reinigen. Und ebenso, der erste Dua, طبعًا, falls man ihn auch lernen möchte, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Und der dritte Dua in diesem Zusammenhang, sagt der Prophet a.s.w., wer den Wudu vollzieht und danach sagt, Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Preis sei dir, O Allah, und ich lobe dich mit deinem dir gebührenden Lob. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer dir. Ich bitte dich um Vergebung und kehre reumütig zu dir zurück. Wer diesen Dua spricht, dem wird es auf einem Blatt niedergeschrieben, das dann versiegelt wird und nicht vor dem Tag der Auferstehung geöffnet werden kann. Dieser Dua, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, findet sich in mehreren Situationen wieder. Bekannterweise auch am Ende irgendeiner Sitzung, die man gehalten hat. Nun wird auch klar, welcher Zusammenhang zwischen diesem Dhikr und dem Wudu besteht. Nachdem der Diener die Gebetswaschung vollzogen und sich vergegenwärtigt hat, dass seine Sünden beseitigt wurden, bittet er Allah um Vergebung. Er bittet ihn, ihm stets zu neuer Reue zu verhelfen, sodass ihm immer wieder die Sünden vergeben werden. Mit einem so auf die Demut vorbereiteten Herz begibt sich nun der Diener zum Gebet. Doch bevor er mit der Verrichtung des Gebets beginnen kann, muss er noch weitere Voraussetzungen erfüllen, die im weiteren Verlauf näher erläutert werden. Man könnte sich die Frage stellen, warum bittet man Allah Azza wa Jal überhaupt um Vergebung, wenn man doch zuvor den Wudu vollzogen hat, durch den einen die Sünden schon vergeben werden? Und die Antwort lautet, entweder, weil durch den Wudu nur die kleinen und nicht die großen Sünden vergeben werden, oder weil man Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ihn um Vergebung bittet, bittet man nicht nur um Vergebung der vergangenen Sünden, sondern auch der aktuellen und der zukünftigen Sünden. Der Gebetsruf, der Adhan. Der Eintritt der Gebetszeit wird durch den Gebetsruf bekannt gegeben. Dieser besteht aus bestimmten Sätzen, die zu jeder Gebetszeit wiederholt werden. Dabei ist es wünschenswert, dass der Zuhörer diese Sätze nachspricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Wenn der Muazzin sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und einer von euch dann auch sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wenn er dann, das heißt der Muazzin sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, und dann du auch sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, wenn dann der Muazzin sagt, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und du ebenfalls sagst, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und wenn der Muazzin dann sagt, Hayya ala as-salah, du aber sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Und wenn dann der Muazzin sagt, Hayya ala al-falah. Und du sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Und dann der Muazzin sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Du ebenfalls sagst, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und wenn der Muazzin dann schließlich sagt, La ilaha illallah. Und du auch sagst, La ilaha illallah. Aus deinem Herzen heraus, so gelangst du ins Paradies. Wer diesen Hadith aufmerksam durchliest, erkennt, dass der Zuhörende das wiederholt, was der Gebetsrufer ausspricht, mit Ausnahme von zwei Sätzen, nämlich Hayya ala s-salah. Warum Hayya ala s-salah und Hayya ala al-farah? Weil das bedeutet auf zum Gebet, auf zum Heil. Und der Muazzin ist derjenige, der die anderen Menschen aufruft. Der Muazzin ruft dich auf. Deswegen macht es keinen großen Sinn, wenn du genau diesen Satz auch nachsprechen würdest, im Gegensatz zu allen anderen Sätzen. Und deswegen sagst du stattdessen, La hawla wa la quwwata illa billah, was sinngemäß bedeutet, keine Kraft und keine Macht außer durch Allah. Denn er ruft dich zu diesem Erfolg, er ruft dich zu diesem Gebet, du erkennst aber deine Ergebenheit, deine Unterlegenheit Allah subhanahu wa ta'ala an und deswegen bittest du Allah quasi durch diesen Satz um Kraft und Macht, damit Allah azza wa jal dich dazu bringt, dieses Gebet auch zu verrichten. Dies hat natürlich einen Grund, der jedoch erst ersichtlich wird, wenn die Bedeutung dieses großartigen Dhikr klar ist. Daher befassen wir uns im Folgenden damit. Zuerst möchten wir uns mit den Nutzen und den Früchten dieses Dhikr, der Al-Hawqala genannt wird, befassen. Genau, Al-Hawqala ist eine Abkürzung für La Hawla wa La Quwwata Illa Billah. Und im Arabischen verwendet man solche Abkürzungen, weil sie Abkürzungen sind, wenn man abkürzt, logischerweise. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah, kanzun min kunuz al-jannah, ist einer der Schätze des Paradieses. Das heißt, wenn du es sprichst, schreibt dir Allah also einen Schatz des Paradieses gut. Im Weiteren sagt er, Soll ich dir nicht ein Wort zeigen, das sich unterhalb des Thrones befindet und zu den Schätzen des Paradieses gehört? Zu sagen, la hawla wa la quwwata illa billah. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man das gesprochen hat, mein Diener hat den Islam angenommen und sich ergeben. Aslama abdi wastaslam. Und das ist auch diese Vergegenwärtigkeit, von der der Autor öfter gesprochen hat, dass man sich diese Sache bewusst macht, dass man spricht und Allah azza wa jal einem antwortet. Und diese Angelegenheit findet man natürlich besonders in Surat al-Fatiha wieder. Inshallah ta'ala, wenn es an der Stelle zu Surat al-Fatiha kommt, wird einiges darüber gesagt werden. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich wurde zum Himmel erhoben, gemeint ist in der Nacht- und Himmelsfahrt, Laylatul Isra'i wal Mi'raj, ich wurde zum Himmel erhoben, und das beweist auch, dass diese Himmelsfahrt mit Leib und Seele war. Mit Leib und Seele war. Ich wurde zum Himmel erhoben und dort traf ich Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, O Jibril, wer ist der mit dir ist? Er sagte, Muhammad. Da hieß er mich willkommen und sagte, befiehl deiner Gemeinde, viele von den Pflanzen des Paradieses einzupflanzen. Ich sagte, was sind die Pflanzen des Paradieses? Er sagte, la hawla wa la quwwata illa billah. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir nicht eines der Tore des Paradieses zeigen? Er sagte, doch. Er sagte, la hawla wa la quwwata illa billah. Und deswegen vergegenwärtige dir, barakallahu fiqh, lieber Bruder, gerade der Muadzin lässt dir meistens viel Zeit, weil er den Gebetsruf in die Länge zieht. Hayya ala salah. Und du sagst währenddessen, la hawla wa la quwwata illa billah. Nummer 1, es ist eine Pflanze im Paradies. Nummer 2, ein Schatz. Nummer 3, ein Tor. Und Nummer 4, dein Herr antwortet dir in diesem Moment und sagt, aslama abdi wastaslam. Diese Überlieferungen verdeutlichen den großen Wert dieses Dhikr. Ein Muslim sollte ihn daher so oft wie möglich aussprechen, auch außerhalb des Gebetsrufs. Denn dieser Dhikr bestätigt die Abhängigkeit des Dieners von seinem Herrn. Mit ihm sagt sich der Diener von jeglicher Macht und jeglicher Kraft los und bestätigt die vollkommene Macht und die vollkommene Kraft seines Herrn. Und diese Erkenntnis ist wahrlich folgenreich für das Leben eines Muslims. Der Gefährte Ibn Abbas, radiallahu anhuma, verdeutlichte die Bedeutung dieses Dhikr, als er sagte, wir besitzen keine Macht, um das Gute zu tun, außer durch Allah. Und wir besitzen keine Kraft, die Sünden zu meiden, außer durch Allah. Jetzt überspringen wir den folgenden Abschnitt und gehen auf die nächste Seite, oben, auf Seite 38 oben. Ruft nun der Gebetsrufer zum Gebet und zum Erfolg auf, freut sich der Muslim auf die Rechtleitung Allahs. Er verspürt die Rettung, die er nun genießt, obwohl er keine Macht und keine Kraft besitzt, sich selbst zu retten. Daher spricht er diesen gewaltigen Spruch aus. Doch nicht nur dies sind Gedanken desjenigen, der den Gebetsruf hört. Die folgende Ayah erinnert an einen anderen Ruf, der jeden Menschen bevorsteht. Ja, und das ist auch der Zusammenhang zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Genauso wie du täglich 5-mal vom Muadzin zum Salah gerufen wirst und zu deinem Heil gerufen wirst, soll dich das erinnern an einen Ruf, der jeden von uns bevorsteht. Wenn er nämlich aus seinem Grab herauskommt, wird er ebenfalls gerufen werden zu einer bestimmten Stelle. Und so heißt es im Koran Karim, يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Dieser Schrei, As-Sayha, Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, damit ist der Stoß in das Horn gemeint. Aber andere Ulama sagten, damit sei gemeint, der Engel oder ein Engel, der sich auf dem Felsen in Jerusalem befinden wird und die Menschen dort zum Tag des Gerichtes und die Menschen dort zum Tag der Abrechnung aufrufen wird und sagen wird, Halummu ila al-Hisab, das heißt, kommt auf zur Abrechnung. Und das ist die Ansicht von Ka'b al-Ahbar und auch Qatada ibn Du'am, rahimahullah ta'ala. Insofern, das ist der Gebetsruf, auf den der Mensch sich täglich 5-mal vorbereitet. Der Gebetsruf hat somit eine große Bedeutung für die Gegenwart des Herzens im Gebet. Wir gehen über zum nächsten Kapitel auf der Seite 41. die Bedeutung des Körpers. Das Gebet ist nur dann gültig, wenn dabei der Körper bedeckt ist. Da wir in diesem Buch die Voraussetzungen des Gebets nicht aus Sicht des Fiqh, islamische Rechtswissenschaft, erörtern, sondern die zur Demut relevanten Aspekte hervorheben möchten, werden wir nicht näher auf die Grenzen der Bedeckung eingehen. Das Herz, das sich nur mit der Bedeckung des Äußeren befasst, ohne sich der zahlreichen Makel, die man mit sich trägt, bewusst werden, wird kaum einen Weg zur Demut finden. Doch wer sogar bekleidet die Gefühle eines Entblößten entwickelt, geht einen Schritt in Richtung Demut. Denn während man sich vor den Augen der Schöpfung bedeckt fühlt, ist man sich gleichzeitig bewusst, dass man sich vor dem Blick Allahs niemals bedecken kann. Die Schöpfung mag nur die schönen Seiten des Menschen kennen, doch der Schöpfer sieht auch die schlechten Seiten. Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich. Und nichts verliest du davon an Koran. Und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. Und es entgeht keinem, und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Was ist eine bessere Gelegenheit, die Sünden zu bereuen und um Vergebung zu beten, als das Gebet? Diese Erkenntnis führt nicht nur zur Demut im Gebet, sondern auch zur Demut vor den Menschen, denen sie vertreibt, denn sie vertreibt jeden Ansatz zum Hochmut, indem man erkennt, dass von den Menschen kommendes Lob kein eigener Verdienst ist, sondern reine Gunsterweisung von Allah. Schließlich wird man nur gelobt, weil Allah den Diener schützt. Ohne diesen Schutz gäbe es kein Entkommen vor der Losstellung. Dies haben die Gelehrten erkannt und daher finden wir dazu die verschiedensten Aussagen. So wird überliefert, dass Muhammad ibn Wasi, rahimahullah, sagte, wenn die Sünden einen Geruch hätten, könntet ihr nicht neben mir sitzen. Wie kann ein Mensch hochmütig sein und denken, er wäre besser als andere, wo er doch den Respekt dieser anderen ausschließlich durch den Schutz Allahs genießt? Diese Erkenntnis ist eine der wichtigsten Bedingungen im Gebet, um die Demut vor Allah zu erlangen. Ja, der Schutz Allah subhanahu wa ta'ala, As-Satr, ist denn Allah azza wa jalla, einer seiner Namen, ist As-Sittir subhanahu wa ta'ala, wie es in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und diesen Schutz Allah azza wa jalla, den genießt jeder Mensch in jedem Augenblick, wie der wie Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala sagte, wenn die Sünden einen Geruch hätten, könntet ihr nicht neben mir sitzen. Und jeder von uns kennt seine eigenen Fehler. Und das soll man sich bewusst machen, in dem Moment, bevor man sich zum Salah aufstellt. Jeder von uns, wenn er zum Salah geht, will er seine beste Kleidung tragen, gerade wenn es zum Eid-Gebet ist. Er will seine beste Kleidung tragen, damit er gut aussieht. Und die Menschen einen guten Eindruck von ihm haben. Und wie man auf Deutsch sagt, Kleider machen Leute. Aber das Innere, das soll man sich bewusst machen. Was verdeckt man eigentlich? Denn je nachdem, wie du dich anziehst, wirst du von den Leuten normalerweise gesehen und anerkannt oder eben nicht anerkannt. Und deswegen ziehen die Leute auch Anzüge an, ziehen die Leute auch Krawatten an, damit sie von den Leuten dementsprechend behandelt werden. Aber du sollst dir bewusst machen, dass du nichts anderes als Mängel verdeckst, deine Aura verdeckst und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kann alles von dir sehen, egal ob du bekleidet bist oder ob du nicht bekleidet bist. Und vor allem, er sieht deine guten Taten und er sieht auch die schlechten Taten, die du verborgen hältst. So manch einer mag nach draußen mit den Menschen gut umgehen und als gläubig den Menschen erscheinen, aber seine Fehler und seinen Mangel, das kennt am besten wer? Seine Ehefrau bzw. seine Kinder. Seine Eltern, sie wissen am besten, wen sie da vor sich haben. Das Ausrichten zur Gebetsrichtung. Auch bei dieser Voraussetzung sollten wir nicht nur auf Bewegung des Körpers achten, sondern auch auf die Ausrichtung unseres Herzens. Wie oft behauptet man, in Richtung Mekka zu stehen, während das Herz ganz andere Richtungen vorzieht? Wo ist dein Herz? In welche Richtung blickt es? Um die Gegenwart des Herzens im Gebet zu erreichen, ist es besonders wichtig, sich bewusst zu sein, dass Allah, der Erhabene, dem Betenden sein Angesicht zuwendet. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. Wenn ihr nun betet, dann wendet euer Gesicht nicht ab, denn Allah richtet sein Angesicht seinem betenden Diener zu, solange er sich nicht abwendet. Dieser edle Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam beinhaltet verschiedene Aspekte, unter anderem, dass man diese Sache sich vergegenwärtigt im Salah und dadurch natürlich zum Khushu' gelangt, zweifellos. Denn was gibt es Edleres, als dass dein Herr subhanahu wa ta'ala sich dir zuwendet? Das deutsche Wort Angesicht ist das gleiche Wort wie Gesicht, nur gehobener. Und deswegen ist es auch gewählt worden in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Der Autor wird jetzt gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Bevor wir weiter über die Demut im Gebet sprechen, wollen wir einen Moment bei diesem Hadith verweilen. Denn was daraus auf keinen Fall entnommen werden sollte, ist, dass Allah überall wäre. Na, könnte jemand sagen, wenn du hier betest und ein anderer in einer anderen Stadt betet und der Nächste in seinem Zuhause betet und der Nächste in Mekka betet, der Nächste in Medina betet und so weiter und so fort, dass deswegen Allah subhanahu wa ta'ala überall sein muss, weil er sich ja jedem dieser einzelnen Diener zuwendet. Ja. Denn Allah hat im Koran, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna, ausgiebig darüber berichtet, dass er über seinem Thron ist. Der Fehler... Das ist nicht das Gleiche. Also, wenn jemand gefragt wird, wo ist Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es nicht das Gleiche, ob er sich seinem Diener zuwendet im Gebet oder nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aus der Zuwendung ergibt sich nicht, dass man ihm einen bestimmten Ort zuschreibt. Aus der Zuwendung ergibt sich nicht, dass man Allah Azza wa Jal zuschreibt, dass er sich am Ort so und so befindet. Das ist ein Denkfehler, aber das eine ergibt sich nicht zwingend aus dem anderen. Der Fehler, den manche Menschen begehen, wenn sie über die Eigenschaften Allahs sprechen, ist, dass sie die Attribute Allahs mit den Eigenschaften der Schöpfung vergleichen. Aufgrund dieses ersten Schrittes im fehlerhaften Denkprozess folgt der zweite, nämlich die Ablehnung der Eigenschaften Allahs. Entweder sie werden grundsätzlich geleugnet oder man interpretiert sie so um, wie es von den Gefährten nie überliefert wurde. Also in diesem Zusammenhang vielleicht ein paar Begrifflichkeiten. Zum Glaube von Ahl Sunna Jama'a gehört zweifellos, dass wir an alles glauben, was Allah Azza wa Jal über sich gesagt hat und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam über seinen Herrn gesagt hat und was über ihn authentisch überliefert worden ist. Und wenn im Laufe der Zeit Gruppen und Sekten entstanden sind, die Aussagen Allah subhanahu wa ta'ala anders verstanden haben als die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann soll uns das nicht stören. Selbst wenn die meisten Menschen auf dem falschen Weg sind, stört uns das nicht. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Die meisten Menschen werden nicht glauben, auch wenn du noch so eifrig danach strebst. Die meisten Menschen werden nicht. Unser Prophet a.s. hat angesprochen. Das heißt, unser Prophet a.s., egal wie viel er die Menschen zum Islam aufruft und Da'wa macht, trotzdem werden die meisten nicht glauben. Also ist es eine beschlossene Sache von deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Manche sind geboren für das Paradies und manche sind geboren für die Hölle. Das ist die eine Sache. Und von denjenigen, die an Allah Azza wa Jal glauben, sind die meisten Mushrikun. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm etwas beizugesetzen. Möge Allah uns zu den Muwahhidin machen. Insofern, diese Sache ist eine, wie gesagt haben, eine beschlossene Sache von Allah subhanahu wa ta'ala. Es stört uns nicht, auch wenn die meisten Menschen einen falschen Glauben haben oder hätten in Bezug auf Allah Azza wa Jal. Was ist das Problem in dieser Angelegenheit? Ich mache das, wir sind jetzt nicht im Aqidah-Unterricht, aber es schadet nicht, wenn man diesen Aspekt ebenfalls erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Fatiha, damit wir nicht weit gehen, er sagte, غير المغضوب عليهم. Was bedeutet غير المغضوب عليهم wortwörtlich? Nicht den Weg derer, mit denen du zornig geworden bist. Okay? Nicht den Weg derer, dass du bittest Allah um den geraden Weg und nicht um den Weg derer, mit denen Allah Azza wa Jal zornig ist. Und auf Arabisch Zorn heißt Ghadab. Okay? Und dieser Ghadab, Allah subhanahu wa ta'ala, wir glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala zornig wird. Warum? Weil er das in Surat al-Fatiha gesagt hat. So einfach ist die Angelegenheit. Manche Leute sagen, das bedeutet nicht, dass Allah zornig wird, sondern es bedeutet, dass Allah Azza wa Jal bestraft. Okay? Die sagen, gemeint ist nicht, dass er wirklich zornig wird, sondern du bittest Allah um den geraden Weg, nicht den Weg derer, die Allah bestrafen wird. Wir sagen, diese Interpretation ist nicht unbedingt falsch, aber sie gibt nicht das wieder, was das Wort bedeutet, sondern was gibt sie wieder? Barakallahu fik, sie gibt das wieder, was sich aus dem Wort ergibt. Das heißt, sie gibt die notwendige Konsequenz aus diesem Wort, ergibt sich daraus. Warum? Weil wenn Allah mit jemandem zornig ist, dann, wenn er will, bestraft er ihn. Okay? Und deswegen, wir glauben an beide Bedeutungen. Aber wenn man glaubt, dass Allah Azza wa Jal bestraft, ist das kein Widerspruch daran zu glauben, dass Allah Azza wa Jal auch zornig wird. Und deswegen, der Glaube an den Zorn Allahs Azza wa Jal und auch an seine Zufriedenheit, Ar-Rida, subhanahu wa ta'ala, er sagt, radiyallahu anhum, Quran Karim, Surah Tauba, über die Sahaba, Muhajirun, die Ansar, sagt er, radiyallahu anhum, Allah ist mit ihnen zufrieden. Und auch im Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, spricht der Prophet, alaihi wa sallam, davon, dass Allah manche seiner Diener am Tag der Auferstehung anlacht. Auch dieses Lachen, wir glauben daran. Entscheidend ist, dass wir nicht wissen, wie genau dies geschieht. Und das ist auch nicht für uns wichtig. Und keiner hat uns auch danach gefragt. Sondern wir glauben daran, dass es der Fall ist, ohne daran zu glauben, dass Allah Azza wa Jal diese Eigenschaften hat wie beim Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt, wo manche Leute, das, was der Autor hier als fehlerhaften Denkprozess bezeichnet hat. Weil manche haben gedacht, die bloße Tatsache, dass Allah sich als dass Allah sich mit einer bestimmten Eigenschaft bezeichnet, die beim Menschen auch vorhanden ist, dass das, was bedeutet? Gleichheit. Okay? Dass das Gleichheit bedeutet. Und das ist nicht der Fall, weil wenn du diesen Menschen fragst, wer hat den Koran Karim gesprochen? Wer hat den Koran Karim gesprochen? Dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Auch das Sprechen ist eine Eigenschaft eines Menschen. Warum hast du beim Sprechen gesagt, ja, aber das sind Worte anders als beim die Worte des Menschen? Und in Bezug auf den Zorn und die Freude und das Lachen und andere Eigenschaften Allahs, da machst du plötzlich einen Unterschied und sagst du, das darf man Allah Azza wa Jalla nicht zuschreiben, weil das menschliche Eigenschaften sind. Und sagen, nein, diesen Widerspruch, den möchten wir beseitigen. Und deswegen gilt für alle Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden, wir glauben an sie so, wie sie dastehen, unter der Bedingung, dass wir sie eben nicht vergleichen mit der Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Ich denke, diese Angelegenheit ist einfach und klar. Aber worauf der Autor hinausführt, und das ist der entscheidende Punkt, was ist der Fehler, den diejenigen Menschen begehen, wenn sie sagen, gemeint ist mit der Aussage nicht das, was da steht, sondern etwas anderes? Ihr Denkfehler ist nämlich, dass sie an eine Gleichheit in diesem Moment denken. Sie denken, dass dieses Wort Gleichheit bedeutet. Und ich habe gerade schon erklärt, dass das gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßt. Und da gibt es verschiedene Gruppen die diesen Zusammenhang erwähnt werden. Das sind wie zum Beispiel die Asha'ira oder die Maturidiyya oder Al-Jahmiyyah, wenn man es ganz extrem haben möchte, oder auch die Mu'taziliten, all diese verschiedenen Gruppen, auch die Shia, alle die haben dieses Problem, wenn sie bestimmte Eigenschaften Allahs lesen, dann verstehen sie etwas anderes, als was dort eigentlich geschrieben steht. Und das ist fatal, weil jemand, der sagt, gemeint ist nicht das, was da steht, sondern gemeint ist etwas anderes. Was macht er im Eigentlichen? Was macht er eigentlich in der Praxis in diesem Moment? Ja, er leugnet. Er leugnet in diesem Moment das, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat. Und trotzdem, die Gelehrten schließen solche Menschen nicht aus dem Islam aus, weil sie eben Scheinbeweise haben. Sie machen das nicht, weil sie diese Ayat zurückweisen wollen, sondern sie machen das, weil sie diese Ayat falsch verstanden haben. Und Allah sagt, رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. Unser Herr zieht uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir vergessen haben oder aus Versehen einen Fehler gemacht haben. Und deswegen gibt es viele Gelehrte, die eine gute Absicht in dieser Hinsicht haben, aber trotzdem vielleicht den einen oder anderen Fehler diesbezüglich gesagt haben. Und das verringert ihren Status nicht in unseren Herzen. Und trotzdem sind sie immer noch Gelehrte und immer noch Imame. Aber uns ist die Wahrheit lieber als jeder andere Mensch, der uns versucht, diese Wahrheit zu vermitteln. Insofern, dieser Denkfehler, den nennt man auf Arabisch Tashbih oder Tamthil. Manche nennen das Tashbih, manche nennen das Tamthil. Tamthil ist der bessere Ausdruck von beiden, aus bestimmten Gründen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was dieses Wort bedeutet, nämlich, dass man, sobald man etwas hört über Allah subhanahu wa ta'ala, dann meint man, das ist so wie beim Menschen. Das ist so wie beim Menschen. Und auch wenn wir zum Beispiel diesen Hadith lesen, Allah subhanahu wa ta'ala richtet sein Angesicht seinem betenden Diener zu. Die Frage ist, in erster Linie, was sollst du von diesem Hadith profitieren? Der Autor hat zwar jetzt gesprochen über den Glauben an Allahs Eigenschaften in diesem Zusammenhang, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was sollst du von diesem Hadith profitieren? Was verstehst du von diesem Hadith? Was hast du von diesem Hadith? Was würdest du darauf antworten? Ich sage nochmal, wenn ihr nun betet, dann wendet euer Gesicht nicht ab, das heißt nicht von der Qibla weggucken, denn Allah richtet sein Angesicht seinem betenden Diener zu, solange er sich nicht abwendet. Wenn du diesen Hadith hörst, was geht in dir ab? Ja, weiter. Erwartet. Barakallahu fiik. Das ist der entscheidende Punkt. Du siehst, dass Allah Azza wa Jal, der über sich im Koran Karim gesagt hat, kulla yawmin huwa fi sha'n. Das heißt, jeden Tag hat er etwas zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala verwaltet nicht wie du deine Familie. Und wenn dein Kind in die Schule geht und wieder nach Hause geht und so weiter und so fort. So Allah subhanahu wa ta'ala verwaltet Himmel und Erde. Er verwaltet 7 Himmel mit ihren Bewohnern darin und die Erde mit all ihrem Getier und all ihren Menschen, die dort wohnen. Er verwaltet das alles. Jeder von ihnen bittet Allah azza wa jalla in jedem Moment irgendetwas. Jeder Mensch bittet Allah. Der eine macht Dua, der andere macht Sujud, der andere liest Koran, der andere bittet Allah um Vergebung. Allah azza wa jalla hört allen ihnen zu. Gibt jedem von ihnen das, was er für ihn bestimmt. Und trotzdem, wenn du betest im Salah, hast du das Gefühl, dass Allah nur für dich alleine da ist. Du hast das Gefühl, dass Allah Azza wa Jal sich dir alleine zuwendet und alle anderen Menschen gerade außer Acht lässt. Was nicht der Fall ist. Aber das ist der Eindruck, der erweckt wird. Allah Azza wa Jal kümmert sich um dich, so wird man das menschlich ausdrücken, das ist, was man darunter versteht. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat, natürlich Allah braucht die Zeit nicht, aber wenn man es menschlich ausdrücken würde, würde man sagen, Allah nimmt sich die Zeit extra für dich, um dir zuzuhören in deinem Gebet und bei jedem Satz, den du sprichst, bei der Fatiha dir zu antworten, obwohl es noch Milliarden anderer Menschen gibt, denen er gleichzeitig zuhört. Und deswegen erwartet er von dir, subhanahu wa ta'ala, dass du ihm dementsprechend oder nicht mal dementsprechend, sondern einen Teil dieser Aufmerksamkeit schenkst. Denn ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass manche Menschen das Gebet beenden und mit einem Zehntel der Belohnung davongehen. Und das ist natürlich schade, das kommt noch inshallah ta'ala im Formbuch, aber das ist schade, weil du musst dir vorstellen, wenn du dein Salah verrichtest, Und dieses, nehmen wir mal das Tarawih-Gebet. Dieses Tarawih-Gebet geht meinetwegen 60 Minuten. 60 Minuten, eine ganze Stunde stehst du und sollst deinem Herrn gedenken. Und am Ende des Salah werden dir 6 Minuten gut geschrieben. 6 Minuten gut geschrieben. Da hättest du lieber 6 Minuten intensiv gebetet und 54 Minuten nach Dunya geschrieben. Hättest du mehr davon gehabt. Arbeit, Nachtschichtstunde, egal was. Ja. Hättest du mehr davon gehabt. Das heißt, die Zeit hast du vergeudet. Obwohl zwei Personen nebeneinander stehen, der eine bekommt ein Zehntel, der andere bekommt 10 Zehntel. Und beide haben die gleiche Zeit investiert. Das Wertvollste, das Kostbarste, was sie haben in ihrem Leben, ist ihre Zeit. Denn ohne Zeit kannst du gar nichts machen. Das haben sie gleichzeitig gleich viel investiert, aber der eine geht mit der einen Belohnung fort und der andere geht mit der anderen Belohnung fort. Das ist, wie gesagt, das Entscheidende bei solchen Hadithen. Und deswegen haben sich auch die Sahaba radiallahu ta'ala anhum nicht bemüht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach diesen Angelegenheiten im Detail zu fragen, sondern sie haben daran geglaubt, wie es da steht. Sie haben nicht gefragt, oh Allah, was bedeutet es eigentlich, dass Allah sich seinem Diener, seinem Angesicht zuwendet? Das steht doch da, was wird denn da noch erklärt? Dann müsste er sie fragen, sag mal, versteht ihr Arabisch oder versteht ihr kein Arabisch? Oder hier ist übersetzt worden, versteht ihr Deutsch oder versteht ihr kein Deutsch? Wofür habe ich übersetzt? Was gibt es da nicht zu verstehen? Du sollst das verstehen, was da steht. Wenn ich was anderes sagen wollte, hätte ich was anderes gesagt. Oder? So, die Sache, die Frage ist, was profitierst du davon? Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen die Sahaba radiallahu anhum haben profitiert von solchen Hadithen, weil sie danach gehandelt haben, weil sie den Nutzen daraus gezogen haben. Und das ist der entscheidende Punkt in diesem Zusammenhang. Weiter. Die Ursache dieses falschen Verständnisses ist die Annahme, dass die Übereinstimmung der Eigenschaften Allahs mit jenen der Schöpfung im Wortlaut bedinge, dass sie auch in der Art und Weise übereinstimmen. Doch sehr schnell erkennt man, dass dieser Gedanke in keiner Weise logisch ist. So ist zum Beispiel nicht zu bestreiten, dass der Mensch Beine besitzt und natürlich haben auch die meisten Tiere Beine. Nach den oben erwähnten unlogischen Regeln würde die Tatsache, dass die Eigenschaften den gleichen Wortlaut haben, hier die Beine zur Behauptung führen, dass die Beine der Menschen und die der Tiere auch in Art und Weise übereinstimmen. Es erübrigt sich, die Fehlerhaftigkeit dieses Schlusses zu belegen. Um die letzten Zweifel zu beseitigen, gehen wir auf eine weitere Frage ein. Wie kann es sein, dass Allah sein Angesicht dem Betenden zuwendet, wo er sich doch über dem Thron befindet, zumal es Millionen Betende auf der ganzen Erde gibt? Diese Frage entsteht aus dem soeben erörterten Denkfehler, indem man zunächst den Schöpfer mit der Schöpfung gleichstellt, um danach die Eigenschaften des Schöpfers zu leugnen. Und entscheidend wichtig ist, für dich als Muslim, es ist nicht wichtig, die Frage beantworten zu können. Auch wenn der Autor jetzt darauf eingeht, inshallah. Aber das ist nicht wichtig. Du sollst wissen, dass es so ist, dass Allah sich jedem Betenden, egal wie viele es sind, egal wie viele es gleichzeitig sind, zuwendet mit seinem Angesicht. Die Frage nach dem Wie ist unerheblich. Warum geht man aber trotzdem manchmal darauf ein? Weil man auch andere Leute davon überzeugen will, die diesen Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala noch nicht so verinnerlicht haben wie du. Und deswegen versuchst du ihm seine Fehler im Denkprozess zu beseitigen. Und das macht einen Sinn. Aber das ist nicht von dir verlangt. Von dir verlangt ist, die Aussage so hinzunehmen, wenn jemand dich fragt, ja, wie kann das sein? Du sagst, Allahu ala kulli shayin qadir. Allah kann alles. Und sagst, erledigt. Die einzige Antwort, die man auf eine solche Frage geben kann, lautet, dass Allah, der Erhabene, über seinem Thron ist und sein Angesicht auf den Betenden richtet, in der Art und Weise, wie es ihm gebührt. Ein Phänomen, das wir alle kennen, kann verdeutlichen, dass es in dieser Angelegenheit keinen Widerspruch gibt. Menschen können sich zum Beispiel an ganz verschiedenen Orten auf der Erde aufhalten und trotzdem alle gleichzeitig den Mond sehen. Niemand wird auf die Idee kommen zu behaupten, der Mond nehme für jeden Zuschauer einen neuen Platz ein. Allah ist erhaben und über jegliche Gleichnisse. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Der Autor will sagen, wenn das für den Mond gilt, das heißt für ein Geschöpf Allahs dazu imstande ist, dann warum sollte der Schöpfer subhanahu wa ta'ala nicht dazu imstande sein? Das ist die Schlussfolgerung. Und ihm geht es nicht um den Vergleich Allahs mit dem Mond, sondern Wenn ein Geschöpf dazu bestand ist, dann der Schöpfer erst recht. Dieses Beispiel soll auf keinen Fall die Erhabenheit Allahs mit seinem Geschöpf vergleichen, sondern dient nur zum besseren Verständnis. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte den Mond zur Veranschaulichung, als er sagte: Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar. Das heißt, ihr werdet euren Herrn sehen, wie ihr diesen Mond seht. Das heißt, hier in diesem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde nämlich gefragt, werden wir unseren Herrn am Tag der Auferstehung sehen? Dann sagte er, der Mond war vor ihnen, sagte er, seht ihr diesen Mond? Sagten sie, ja. Sagte, genauso wie ihr diesen Mond seht, werdet ihr auch euren Herrn sehen können. In diesem Hadith gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, das, was betrachtet wird, das heißt der Mond. Und der andere Aspekt ist, die Art und Weise, wie man diesen Mond sehen wird. Welche dieser beiden Dinge meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ganz eindeutig der zweite. Wie man die Sache sehen wird. Ich erkläre es nochmal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte nicht, ihr werdet Allah azza wa jall am Himmel sehen, so wie ihr den Mond dort am Himmel seht. Das ist nicht damit gemeint. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist größer als der Mond und größer als die Schöpfung, in der sich der Mond befindet. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist, schöner als der Mond. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht vergleichbar mit seiner Schöpfung. Sondern Allahs Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte den Vergleich in Bezug auf den Menschen, wie er diese Sache sehen kann. Wie kann es sein, dass du und ich und alle Menschen, gleichzeitig den Mond am Himmel sehen können, und keiner dem anderen drängeln muss und stören muss, um etwas zu sehen. Ihr wisst, wie es ist, wenn eine bestimmte Persönlichkeit vorbeiläuft. Alle Leute drängeln sich. Sie rangeln, weil sie möchten den vordersten Platz haben, um diese Person sehen zu können. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, mach dir keine Sorgen. Es sind zwar aber Milliarden von Menschen, Allah weiß die Zahl alleine, wie viele Kinder Adam alaihissalam bekommen hat, aber es sind aber Milliarden von Menschen. Und alle diese Menschen wollen ihren Herrn sehen, subhanahu wa ta'ala. Und sie alle dürfen, alle Gläubigen von ihnen, dürfen ihren sehen, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt auch kein Drängeln. Deswegen heißt es in manchen Briefen, la tudarruna fi ru'yatih. Das heißt, ihr werdet euch auch nicht gegenseitig schaden oder stören, während ihr ihn seht, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist hier, der Vergleich ist in Bezug auf die Art und Weise, wie man ihn aus Sicht des Menschen sehen kann. Und zwar alle können ihn gleichzeitig sehen, subhanahu wa ta'ala, genauso wie man den Mond auch gleichzeitig sehen kann. Das ist der Vergleich. Zum Abschluss, inshallah ta'ala, für diesen zweiten Block, der Imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, da wir ja über die Demut im Gebet sprechen und uns jetzt bewusst sind, wenn wir im Salah sind, vor wem wir stehen, subhanahu wa ta'ala, hat die Betenden oder die Demütigen im Gebet, Al-Khashi'un oder Al-Khashi'in, im Salah auf fünf verschiedene Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie, das heißt, es geht jetzt von der untersten Stufe aufwärts zur höchsten Stufe. Er sagt, die erste Stufe der Demütigen ist derjenige, der sich selbst Unrecht tut. Der sich selbst Unrecht tut. Das heißt, er hat eine gewisse Stufe von Khushu'. Aber während des Salah verletzt er entweder eine Gebetsbedingung oder eine Säule des Gebetes oder Pflichten des Gebetes, sogenannten Arkan und sogenannten Wajibat. Das ist die schlechteste und unterste und niedrigste Stufe der Demütigen im Gebet. Er hat seinen Anteil an der Demut, Gott sei Dank, aber mangelhaft. Die zweite Stufe, die darüber liegt, ist diejenige, die natürlich die erste Stufe erfüllt. Mit anderen Worten, er tut sich kein Unrecht in Bezug auf seine Voraussetzungen des Gebetes und auch nicht auf die Pflichtteile des Gebetes. aber er tritt zu kurz in Bezug auf die Bekämpfung der Einflüsterungen und der Gedankenabweichungen. Das heißt, er lässt diese Gedanken über sich ergehen. Der Schaitan erinnert ihn, dass er noch einkaufen gehen muss. Dann überlegt er sich, was er eigentlich auf seinen Einkaufszettel geschrieben hat und was er vielleicht vergessen hat. Und geht durch den Kühlschrank durch und überlegt sich, was fehlt da noch. Oder durchs Eisfach oder durch die Fresskammer oder wie auch immer. Das ist die zweite Stufe. Er hat seine äußerlichen Bedingungen erfüllt. Er hat Wudu gemacht und Richtung Qibla gewendet und so weiter und so fort. Aber er lässt diese Einflüsterungen, egal ob sie von sich selbst kommen oder ob sie vom Shaitan kommen, er lässt sie über sich ergehen. Er geht nicht dagegen an, das ist damit gemeint. Drittens, der dritte ist natürlich derjenige, der die ersten beiden Stufen überwältigt hat. Mit anderen Worten, er achtet auf die Gebetsbedingungen, er achtet auf die Pflichten in seinem Gebet. Er lässt auch nicht jede einzelne Waswasa, jede einzelne Einflüsterung über sich ergehen, sondern er kämpft dagegen an. Damit der Shaitan nichts von seinem Salah stiehlt. Mit anderen Worten, er ist die ganze Zeit damit beschäftigt, im Salah gegen diese Einflüsterungen und Gedanken anzukämpfen. Er ist in seinem Salah beschäftigt damit, diese Gedanken abzuwenden. Das ist die dritte Stufe. Die vierte Stufe ist diejenige, oder auf der befindet sich diejenige Person, die die ersten drei natürlich alle überwältigt hat. Das heißt, er achtet auf seine Gebetsbedingungen und Gebetspflichten. Er ist nicht damit beschäftigt, die ganzen Gedanken abzuwenden und so weiter und so fort, sondern er ist damit beschäftigt, das Salah zu perfektionieren. Und das Salah auf diejenige Art und Weise zu verrichten, wie der Prophet es verrichtet hat, sallallahu alaihi wa sallam. Er achtet auf die Bedeutungen der Worte. Er versucht, diese Bedeutungen zu verinnerlichen. Er versucht, die Sunna-Handlungen umzusetzen und so weiter und so fort. Die fünfte Stufe ist diejenige, auf der sich derjenige befindet, der die ersten vier Stufen alle überwältigt hat. Er ist aber derjenige, der seinen Herrn anbetet, während er mit seinem Herzen auf seinen Herrn schaut. Und während sein Herz erfüllt ist mit Liebe zu seinem Herrn und Hochachtung und Verehrung. Er betet seinen Herrn an, als ob er ihn sehen würde. Er betet seinen Herrn an, während er mit seinem Herrn subhanahu wa ta'ala im Gebet beschäftigt ist. Das ist derjenige, den du ansprechen kannst, quasi, und der überhaupt nicht mehr reagiert und sich nicht aus der Reihe bringen lässt. Er ist mit seinem Herrn wortwörtlich beschäftigt. Er sagte, rahimahullah ta'ala, die erste Stufe, das ist derjenige, der bestraft wird. Die zweite Stufe ist derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird. Der erste ist der Mu'aqab, der zweite ist der Muhasab. Das ist derjenige, der zur Rechenschaft gezogen wird. Der dritte ist derjenige, dem die Sünden erlassen werden. Der vierte ist derjenige, der für sein Gebet belohnt wird. Und der fünfte ist derjenige, der sich in der Nähe seines Herrn befindet und sich seinem Herrn subhanahu wa ta'ala nähert und der einen Anteil hat am Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Und das, mein Grund zur Freude ist ins Gebet gesetzt worden. Das ist die fünfte Stufe. Und noch einmal betonen wir diese fünf Stufen. Es kann sein, dass ein Muslim sie in einem und demselben Gebet durchläuft. Okay? Nicht so starr denken, entweder befinde ich mich auf der ersten oder auf der zweiten oder auf der dritten oder vierten oder auf der fünften. Nein. In jedem Gebet gilt es, dass du dich noch einmal herausforderst und hocharbeitest. Du beginnst immer bei der ersten Stufe, auf der nullten Stufe sogar beginnst du. Und du arbeitest dich hoch von der nullten auf die ersten, von der ersten auf die zweiten, von der zweiten auf die dritten, von der dritten auf die vierte und von der vierten auf die fünfte. Jedes Mal. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, diese Phasen möglichst schnell jedes Mal zu durchlaufen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.